Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 93 des Gabelbissen Podcast. Gut erholt, geht's wieder zurück vors Mikro. Und da war ich gleich so motiviert, dass ich das Thema für die heutige Folge kurzerhand geändert habe und das eigentlich auf ein bisschen später verschieben werde, weil ich da vielleicht noch ein bisschen mehr recherchieren möchte dazu. Auf die Idee zur heutigen Folge bin ich übrigens bei der Heimfahrt vom Urlaub gekommen. Und zwar haben wir da im Stift Adacker das Birnmosthaus besucht. Oder Obstbirnhaus heißt es, glaube ich, richtig, ja. Besucht. Und in dem ging es primär um den Birnenmost. Und weil das wirklich so interessant war und mir das sehr viel gezeigt hat, habe ich mir gedacht, möchte ich euch mal dieses Getränk eben in einer Folge Gabelbissen vorstellen. In den damaligen Weinfolgen habe ich ja auch mal erwähnt, dass ich mal auch was zum Most machen möchte und das möchte ich hiermit nachholen. Ja, in der Umgangssprache wird als Birnenmost oder Most generell sowohl der Saft als auch der Fruchtwein von der Birne oder vom Apfel genannt. Das ist eigentlich nicht richtig, denn nach dem strengsten Weingesetz der Welt, sprich dem österreichischen aus dem Jahre 1999, besagt der Paragraph 42, dass Obstwein aus Kernobst immer als Obstwein oder Obstmost bzw. kurz Most deklariert werden muss. Handelt es sich hierbei um ein alkoholfreies Getränk, sprich um den Saft, müsste er, wenn man es ganz, ganz streng nimmt, Süßmost genannt werden. Kurzer Exkurs zu den Trauben, da ist das Ganze nicht so. Da, wenn man da vom Most spricht, redet man hier eindeutig vom ganz normalen Traubensaft. Wir wissen ja, die erste vergorene Stufe, die man so konsumiert, ist in der Regel dann der Sturm. Aber das habe ich euch ja in den Weinfolgen schon erzählt. Wenn ihr nicht kennt, kann ich euch empfehlen, das Ganze nachzuhören. Da wird wirklich dann von A bis Z alles vom Wein genauer betrachtet. Ja, der Birnmost aus dem schönen Mostviertel zählt übrigens zu den geschützten regionalen Produkten. Und damit er das eben sein darf, gibt es da, wie so oft, sehr, sehr strenge Auflagen. Zum Beispiel, es darf kein Fruchtsaftkonzentrat verwendet werden, wie es zum Beispiel bei Cidre oder Cider üblich ist. Bei diesen Fruchtweinen ist es erlaubt, dass man es machen darf. Beim Birnmost nicht. In anderen Gegenden von Österreich ist es übrigens üblich, aber eben, wenn man Mostviertler Birnmost sein will, dann darf das nicht sein. Es darf in der Regel, wenn das Original sein möchte, kein Apfelsaft hinzugesetzt werden, also eine Mischung gemacht werden. Dann darf er zwar schon verkauft werden, aber dann darf er nicht mehr eben mit dem Namen bezeichnet werden. Also muss somit rein aus Birne bestehen. Wobei hier kann ich mischen von den verschiedenen Birnensorten, das ist überhaupt kein Problem. Ich muss also nicht sortenrein sein. Natürlich müssen alle Rohstoffe aus dem Mostviertel stammen. Also es kann nicht sein, dass der Mostbauer jetzt, also der Bauer dann das Obst aus dem Waldviertel oder aus Oberösterreich importiert. Nein, das muss natürlich aus dem Mostviertel kommen. Tja, und dann zu guter Letzt muss er auch noch eine ganz, ganz strenge Blindverkostung durch geschultes Personal der Landesregierung Niederösterreich bestehen. Also ich glaube der Landwirtschaftskammer, was aber ein Teil der Landesregierung ist. Man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Den Mostviertel in der Region kennt man, jetzt haltet euch fest, über 300 verschiedene Sorten Birnen. Das muss ich mir vorstellen, 300 verschiedene Sorten. Für den Most hingegen werden aber nur, unter Anführungszeichen, ja, 56 verschiedene Sorten genutzt. Bekannt sind zum Beispiel die Speckbirne, so einen Most durfte ich verkosten, oder auch die Rosenhofbirne und natürlich noch 54 andere Sorten. Aber die jetzt alle aufzählen, wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Farblich ist das Endprodukt, kann man so sagen, durchaus sehr facettenreich. Das geht von rötlich-gelb über ganz kräftige oder dezente Gelbtönungen bis hin sogar zum Grünlichen. Ja, die Farbe, die entsteht jetzt nicht durch die Gärung oder durch Schalen. Das hängt auf der einen Seite von der verwendeten Birnensorte ab und in der anderen aber auch vom Reifegrad der Frucht. Nur als Beispiel. Ich lege nicht, dass es richtig ist, aber nur damit man es besser verstehen kann. Ernte ich zum Beispiel jetzt die Speckbirne relativ früh, kann es sein, dass ich einen eher gelblicheren habe, einen gelblicheren Most als Endprodukt. wenn sie schön reif ist, saftig, ganz saftig, dann kann es sein, dass das eher rötlich-gelb wird. Also je nachdem, wie reif die Frucht ist, kann sich das Ganze auf die Farbe auswirken. Natürlich beim Grün, bitte schätzt euch nicht so, dass das so Giftgrün ist, man erkennt nur leicht dezente Noten, wie beim normalen Wein halt auch. Der Alkoholgehalt ist, wie bei Fruchtweinen generell, eher niedrig, der liegt bei so 4-8% herum. Geschmacklich bekommt man mild-süßliche Getränke bis kräftig und resch im Geschmack. Generell muss man sagen, geht es primär, so wie es ich kenne, mehr ins Reschere hinein, was ich ja durchaus sehr gerne habe. Geerntet werden die Birnen für die Most von August bis November herum, abhängig natürlich von der Sorte, die ich weiterverarbeiten möchte. Und das Ganze wird als Fallobst geerntet, sprich nicht direkt vom Baum, sondern vom Boden. Man nennt es auch Glauben. Und großteils, und das wusste ich nicht, wird das Ganze noch händisch gemacht. Es gibt teilweise auch Sammelmaschinen, die sich manche Bauern teilen, aber großteils ist es nach wie vor schwere Handarbeit. Wer übrigens in diesem Mostbirnhaus ist, dem kann ich nur die Empfehlung geben. Da gibt es ein kleines Spiel, wo man so mehr oder weniger tun kann, als würde man Bienen ernten. Man glaubt gar nicht, wie schwer das ist. Ich glaube, wir haben als Rekord 10 Punkte erreicht. Wenn ihr das auch macht, wäre cool, wenn ihr eure Anzahl vielleicht in die Kommentare postet und ja, wer weiß, vielleicht seid ihr schneller als wir oder ich. Schauen wir mal. Ja, wenn ich das dann geerntet habe, werden die im ersten Step gerieben. Früher war das auch Handarbeit mit so einer Handmühle. Ganz früh wurde es gestampft, dann kam eine Mühle, die mit Hand betrieben wurde. Etwas später kamen dann große Steinräder, die von Tieren gezogen wurden. Ja, und mittlerweile wird das Ganze natürlich maschinell mit Strom gemacht. Daraus entsteht dann übrigens die sogenannte Pulpe und die wird dann erst gepresst. Daraus erhalte ich dann die Maische, aus der ich dann auf der einen Seite mal den Saft gewinnen kann. Wenn ich das nicht machen möchte und somit Most erzeugen will, muss ich noch Reinzuchthefe dazugeben. Ja, und dann darf das Ganze entweder im Holz, Kunststoff oder Metallfass reifen und gären. Das hängt dann ganz davon ab, welchen Zweitgeschmackston oder wie der Bauer das Ganze ausbauen möchte. Die Gärzeit ist ca. 3-6 Wochen. Man könnte es theoretisch auch länger vergären. Da hätte ich zwar einen höheren Alkoholgehalt, kann durchaus für manche interessant sein, aber, und da sieht man, Alkohol ist einfach nicht das Wichtige bei dem, würde ich es länger gären lassen, würde sich der Geschmack ziemlich darunter leiden. Er würde nicht mehr diese Spritzigkeit, diese Fruchtigkeit haben. Man könnte ihn dann relativ schwer steuern, würde ich mal sagen. Wenn ich dann die Gärzeit vorüber habe, wird das Ganze geklärt und abgefüllt. Und im Grunde kann er dann auch schon verkauft werden. Es gibt jedoch Versuche, das konnte man dort auch sehen, wo probiert wird, das Ganze länger reifen zu lassen. Wie wir es zum Beispiel jetzt von Wein her kennen. Beim Bienenmost gibt es übrigens auch eine spezielle Sorte, den sogenannten Goethe-Most. Und das ist, anders gesagt, ein Jungmost, wobei Goethe jetzt nicht für jung steht. Und der wurde nur zu einem speziellen Anlass geöffnet, und zwar, wenn der Goethe auf Besuch kam. So, jetzt kann ich mir gut vorstellen, jetzt habe ich viele fragende Gesichter. Kurz zur Erklärung, der Goethe ist der Taufpate. Und der dürfte, mir kommt so vor, in der Region Mostviertel eine ziemlich wichtige Rolle spielen, denn dort gibt es auch sogenannte Goethe-Essen. Und da, so ist bei dieser Ausstellung gestanden, da wurde aufgetischt, bis da sich die Tische gebogen haben. Und eben für solche speziellen Essen wurde dann dieser Most geöffnet. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt, im Mostviertel gibt es ja nicht nur die reinen Birnmost, sondern die bieten durchaus auch gemischte Varianten an, zum Beispiel mit Äpfeln. Die dürfen aber auch wieder nur aus dieser Region kommen. Darf natürlich auch nicht importiert werden. Und da gibt es dann auch wieder eine spezielle Variante und die nennt sich Schmiedmost. Und das ist eine Mischung eben aus Apfel und Birne und daraus resultiert ein sehr, sehr kräftiger Most. Das ist wirklich ganz kräftig im Geschmack. Der ist ähnlich wie der Goethe-Most, dann eben eine spezielle Variante, die auch nur zu speziellen Angelegenheiten getrunken wird. Ja, verwendet wird Most, wie könnte es auch anders sein, primär als Getränk. Aber er wird auch gern beim Kochen bei unzähligen Speisen verwendet, zum Beispiel bei einer Suppe, bei Keksen, beim besoffenen Kapuziner. Es gibt Schnitzel mit dem und noch vieles, vieles mehr. Man findet ihn in Süßspeisen drin, wie in Schokolade, wird er gerne in die Ganache verarbeitet. Ja, und natürlich wird er auch gebrannt. Also als hochprozentiges kann man ihn dann auch haben. Ja, geschichtlich hatte der Most eigentlich in besagten Viertel eine relativ lange Tradition. Man geht davon aus, dass Obstbäume in Mostviertel vermutlich schon in der Steinzeit vorhanden waren. Ja, und so bereits die Kelten kannten Most. Man darf das, was die Kelten getrunken und erzeugt haben, gekeltert haben, jetzt nicht mit dem vergleichen, was wir heutzutage kennen. Das war natürlich schon etwas, wie soll man sagen, nicht so hochwertiges wie heutzutage. Erst durch ein bestimmtes Volk, das schon öfters in Gabelbissen vorkam, wurde das Produkt nämlich weiterentwickelt. Und zwar durch, genau richtig, die Römer waren es wieder einmal. Sie schafften es sogar, dass man sortenreinen Most produzieren konnte. Die Kelten hatten immer Mischungen. Die Römer hatten es geschafft, reinen Birnen- oder auch reinen Apfelmost zu machen. Einige Zeit später, nämlich im 13. Jahrhundert, hat ein gewisser Neirtard von Reuenthal, das war ein Minnesänger, den Most erstmals schriftlich erwähnt. Und wieder ein bisschen später, nämlich im 16. Jahrhundert, gab es einen gewissen Ritter Philipp Grünthaler und der ließ beim Schloss Zeilern einen Baumgarten pflanzen. Also wirklich, damals war das ein Baum und nicht Baumgarten. Und man vermutet, dass das die erste große Blütezeit des Most war, weil eben dieser Ritter so viele Bäume hat pflanzen lassen. Durch die Kaiserin Marie Theresia gab es dann den weiteren Aufschwung für das Gesetz, für das Getränk, denn sie ließen jetzt kaum per Gesetz Obstbäume auf Landesstraßen pflanzen, so quasi alleemäßig. Ihr Sohn, nachfolgende Regierende Josef II., belohnte dann Bauern, wenn sie über 100 Bäume pflanzten. Ja, also da hat man so eine Art Silbermedaille vom Kaiser bekommen und das war ja in der Zeit natürlich extrem viel wert. Das Ganze ging dann so mäßig dahin und beim nächsten Aufschwung erlebte der Most dann ja so gegen Ende des 18. Jahrhunderts und ein weiteres Jahrhundert später, so Ende 19. dann ging es erst wirklich riesengroß los, denn da wurden Straßen gebaut und da konnten die Moosbauern endlich expandieren. Es war von da an nämlich viel, viel leichter, dass man den Most nach Wien, ins Waldviertel, nach Linz, Salzburg oder halt innerhalb Österreichs verkaufen konnte. Ja, und in der Zeit entstanden auch die großen, berühmten Vierkanterhöfe. Ich habe da gelesen, im Mostviertel gibt es so um die 300 Vierkanter. Wer die aus dem Waldviertel kennt, sind schöne Vierkanter, halt nicht groß, und die dort sind gigantisch groß, muss man wirklich sagen. Und da gibt es auch nämlich einen netten Spruch dazu, und zwar sagt man im Mostviertel, diese Häuser hat der Most gebaut. Und wieso? Ich habe ja gesagt, die Bauern konnten expandieren und dieses Produkt ist österreichweit so gut angekommen, dass die Bauern wirklich immens viel Geld verdient haben. Ja, und die haben dann logischerweise das Geld genommen, investiert in ihre Höfe und die eben ausgebaut. Und die bestehen heute noch und ich muss echt sagen, das sind wirklich tolle Gebäude. Kleiner Tipp noch, das Stift Seitenstetten, was ja auch im Mostviertel liegt, wurde einem Vierkanter nachempfunden. Ist natürlich noch viel, viel größer, aber auch in Bauart eines Vierkanters. Es wird dort auch gerne der Vierkanter Gottes genannt. Und ich persönlich kann euch nur empfehlen, wenn ihr in der Gegend seid, schaut euch das Stift an, auch wenn ihr jetzt vielleicht religiös nicht so tief drinnen seid. Aber allein vom Architektonischen her und von den Schätzen, was dieses Kloster beheimatet, ist es wirklich sehr interessant, sich das anzuschauen. Also wir hatten damals eine Führung, das ist schon eine Zeit her, Und ich muss sagen, die war wirklich sehr, sehr interessant. Wenig Jahreszahlen, aber dafür für viel Erklärung, was die ganzen Decken, Fresken etc. bedeuten. Also Geheimtipp, wenn sie in die Gegend kommt, schaut euch das dort an. So, jetzt aber genug, kommen wir zu unserem Produkt, dem Most wieder zurück. Ja, irgendwann kam dann leider der Zweite Weltkrieg, wie wir wissen. Und der brachte sowieso mal einen Rückgang beim Konsum. Klar, in Kriegszeiten hat man Wichtigeres zu tun als das. Aber nach dem Weltkrieg kam dann generell ein extrem starker Einbruch beim Absatz. Das war jetzt nicht direkt in Kombination mit dem, weil man kein Geld hatte. Na. Das Problem war, die Leute waren irgendwie der Meinung, Most trinken ist altmodisch und primitiv. Das macht man nicht. Da hat man dann lieber ein gutes Bier konsumiert oder natürlich Wein. Das hatte dann aber eine fatale Folge. Es wurden nämlich im Mostviertel extrem viele Obstbäume gerodet. Also der damalige Riesenbestand, muss man sagen, wurde wirklich schwerstens dezimiert. Und es gibt heute noch genug, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, um die 15.000 Bäume, also nicht wenig. Aber wenn man sich vorstellt, was das damals war, das muss ja mehr als doppelt so viel gewesen sein. Da hat man wirklich viel weggegeben. Das finde ich irgendwie schon schade. Aber gut, das war halt damals so. Ja, und erst seit Ende der 1980er Jahre erlebt der Most eine gewisse Renaissance, würde ich sagen. Da hat er dann wieder ein bisschen Aufschwung bekommen. Da wurde es dann populär, dass man zum Mostheurigen geht. Da haben dann auch in anderen Regionen Bauern erkannt, dass man eben aus Äpfeln oder Birnen ein gutes alkoholisches Getränk machen kann. Und so schön langsam und beständig hat sich der Most wieder in die Höhe gearbeitet, würde ich mal sagen. Und gilt mittlerweile als das Genussprodukt aus der im Region. Und eben dieses Produkt wird besonders von den sogenannten Mostbaronen hochgehalten. Und das ist ein Titel, der einem als Obstbauer in dieser Region verliehen wird. Das bekommt man aber nicht einfach so. Da gibt es eine bestimmte Anzahl an Mostbaronen. Und die bekommen eben diesen Titel, wenn sie sich besonders um den Erhalt von altem Wissen bemühen, wenn sie sich der Landschaftspflege widmen, wenn sie reinsortige Birnenmoste generieren, kultivieren etc. Eben wenn man das alles macht, wird man als Mostbaron geadelt. Die haben dann eine eigene Tracht mit einem Mostbaron-Hut, einer markanten Feder. Ja, und die werden auch dementsprechend dann gefeiert. So, jetzt würde ich sagen, haben wir ja genug Theorie in uns aufgenommen. Kommen wir zum praktischen Teil der heutigen Folge. Und da habe ich mir gedacht, möchte ich euch zwei Rezepte vorstellen. Das eine könnt ihr als Vorspeise servieren, weil es eine Suppe. Das ist Suppe, Vorspeise. Na egal, das als ersten Gang, sagen wir mal so. Und das zweite dann als Dessert oder einfach so als kleine Nachmittagsjause. Und fangen wir mal an mit der Mostschaumsuppe. Für 4 Portionen benötigen wir eine Knoblauchzehe, 200 Gramm Butter, 2 kleine Schalotten, 600 Milliliter Birnenmost. Wenn ihr jetzt keinen reinen Birnenmost zur Verfügung habt, könnt ihr gern auch Apfelmost nehmen oder auch einen gemischten, das ist kein Problem. An dem soll es nicht scheitern. Man müsste auch mit Cider oder was machen können, aber idealerweise ist dennoch ein Most. Weiters benötigen wir 650 Milliliter Geflügelsuppe oder Brühe. Frisch, aber wie ich immer sage, ist es auch kein Problem, wenn ihr das Ganze vom Brühwürfel macht. Das soll dem Ganzen jetzt nichts abtun. Und wir benötigen noch 150 Milliliter Schlagobers, 150 Milliliter Creme Fraiche und zusätzlich nochmal 20 Milliliter Schlagobers. Also in Summe beim Schlagobers kauft ihr einen Becher und müsst ihr auch nicht das Ganze verwenden. Und das sollte dann passen. Ja, und dann benötigen wir noch Salz und Pfeffer. Ja, im ersten Schritt schälen wir mal den Knoblauch, schneiden wenn möglich den Strunk raus, weil der ist ja dann für den üblen Mundgeruch zuständig und ja, wir wissen, wie das bei unserem Gegenüber ankommt. Wenn wir das gemacht haben, nehmen wir dann den Knoblauch und schneiden ihn schön kleinwürfelig. Ich empfehle hier bitte nicht pressen. Ich bin ja beim Knoblauch generell nicht so der Freund des Pressens. man liest immer wieder, das ist nicht so gut. Und ich habe bei mir auch festgestellt, gepressten Knoblauch vertrage ich bei Weitem nicht so gut wie kleingeschnittenen. Den kleingeschnittenen vertrage ich auch nicht ideal, aber bei Weitem besser als gepressten Knoblauch. Ja, und dann widmen wir uns den kleinen Schalotten. Die werden auch geschält und ebenfalls in kleine Würfel geschnitten. Dann nehmen wir einen schön passenden Topf, stellen auf den Herd, geben die Butter hinein und lassen die mal darin schmelzen. Wenn ihr dann geschmolzen ist und ganz leicht zum Brutzeln anfängt, nicht weiter erhitzen, sondern gleich Knoblauch und Schalotten hinzufügen und leicht darin andünsten lassen. Und zwar so lang, bis unsere Schalotten leicht glasig sind. Dann nehmen wir unseren Most, gießen das Ganze auf und lassen es mal kräftig aufkochen und dann im Anschluss auf so circa die Hälfte reduzieren. Man exakt können wir das natürlich nicht machen, aber eben so circa reduzieren. Wenn wir das haben, kommt die Suppe hinzu und das ganze Gemisch lassen wir dann für 20 Minuten kochen. Und zwar bei offenem Deckel, damit auch das reduziert und wir eben ein sehr kräftiges Aroma bekommen. Nach der Zeit nehmen wir mal die 150 ml vom Schlagobers mit dem Creme Fraiche und rühren das mit dem Schneebesen ein. Wenn wir das schön verteilt haben, also eine schöne Suppe ergibt, lassen wir es wieder leicht einkochen, auf nicht allzu hoher Temperatur, wenn es so ganz leicht köchelt. Ja, und die Zwischenzeit nutzen wir, um das restliche Schlagobers schön zu schlagen. Ja, und dann zu guter Letzt schmecken wir unsere noch nicht ganz fertige Suppe mit Salz und Pfeffer ab. Wenn wir das erreicht haben, nehmen wir das geschlagene Schlagobers und rühren das ganz vorsichtig unter. Wer möchte, kann dann auch noch das restliche Schlagobers vom Becher, das müssten ja noch so 30 ml sein, schlagen und dann einfach einen Tupfen auf die Suppe oben drauf geben und eben so servieren. Man kann dann auch noch so schöne Suppenkräuter drauf geben, Petersilie zum Beispiel etc., aber das ist dann eurer Fantasie überlassen. Alternativ auch noch ein kleiner Tipp, wer gerne Einlage möchte, der kann da einfach schöne Weißbrotcroutons selbst machen oder gekaufte reingeben. Das finde ich passt da auch sehr, sehr gut dazu. Ja, und wenn ihr dann ein bisschen was Süßes noch wollt, weil das Rezept hat mir einfach gut gefallen, es ist kurz, darum möchte ich es auch noch erwähnen, der kann dann Mostkekse machen. Und die sind wirklich ganz, ganz einfach. Und zwar brauche ich da für, muss ich sagen, eine Portion, ein Blech, 500 Gramm Mehl, 500 Gramm Butter oder wer möchte lieber Margarine und jetzt kommt es ganz dick, 4 Esslöffel Most, also nicht sehr viel, Ribisselmarmelade. Wer keine bei der Hand hat, kann natürlich auch etwas anderes nehmen, Himbeere, Marille, was auch immer ihr wollt und zu guter Letzt brauchen wir noch etwas Staubzucker. Zunächst einmal stellen wir die Butter aus dem Kühlschrank, damit die Zimmertemperatur bekommt. Lässt sich nämlich leichter weiterverarbeiten. Und danach nehmen wir das Mehl, die Butter und den Most und verkneten das zu einem schönen homogenen Teig. Wenn wir das haben, bedecken wir das Ganze mit Frischhaltefolie in unserer Teigschüssel und stellen es über Nacht in den Kühlschrank, damit der Teig dort schön rasten kann. Am nächsten Tag kneten wir nochmal kurz durch und rollen das Ganze auf so circa, ja, ich sage einmal 5 bis 10 mm, das ist dann euch überlassen. So in etwa, man findet die verschiedensten Angaben in den verschiedensten Rezepten, aber ich denke mit 5 bis 10 mm ist man da relativ gut dabei. Wenn wir das haben, stechen wir dann runde Platten aus. Wenn ihr da keinen passenden Ausstecher dafür habt, kein Problem. Ihr habt sicherlich Gläser zu Hause, die kann man für sowas wunderbar nehmen. Natürlich am idealen, wenn die oben einen schönen dünnen Rand haben, zum Beispiel große Rotweingläser würden da zum Beispiel wunderbar passen. Wenn wir das wieder haben, platzieren wir in die Mitte dieser Teigplatten einen Klecks Marmelade, dann klappen wir das Ganze zu und formen mehr oder weniger Taschen, so wie wir es von den Kärntner Kasnudeln her kennen. Krendeln müssen wir es dann aber nicht, weil das ist den Kasnudeln vorbehalten, sondern da drücken wir einfach nur den Rand zusammen. Ja, und das Ganze geben wir dann auf einem Blech mit Backpapier und backen es bei 200 Grad Ober-Unterhitze oder alternativ 180 Grad Heißluft für circa 10 Minuten. Trotzdem bitte werft einen Blick drauf, nicht, wie ich immer sage, fix an diese Zeit halten. Sollten die noch zu blass sein, lasst es ruhig noch ein paar Minuten länger drinnen. Es tut dem Ganzen nichts ab. Die Öfen sind so verschieden, ist meine Erfahrung. Und 200 Grad beim Produkt A muss halt 200 Grad beim Produkt B bedeuten. Da kann es beim anderen meinetwegen nur 190 sein. Ja, also 10 Minuten, wie gesagt, als Richtwert nehmen und dann einmal nachschauen, okay, zu hell, lasse ich es besser noch ein bisschen drinnen. Ja, und wenn die dann fertig gebacken sind, rauseln und sofort, sobald die noch heiß sind, mit Staubzucker bestreuen. Ja, und danach auskühlen lassen und servieren. Eben als kleine Kaffeejause am Nachmittag oder als Dessert zum Mittagessen oder wo auch immer ihr einfach drauf Lust drauf habt. Ja, ich denke, zwei Rezepte, die sicherlich einfach und sehr spannend sind. Und bevor ich jetzt wirklich zum Ende komme, ganz kurz noch ein bisschen Hausmeisterei. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass die Audioqualität bei der heutigen Folge anders ist. Ich hoffe, besser, weil ich habe ein paar kleinere Umstellungen gemacht. Ich habe auf der einen Seite den ehemaligen Stereo auf Mono umgestellt, also den Stereoton auf Mono, weil ich immer wieder gelesen habe, Sprache ist besser im Mono. Dafür im Gegenzug habe ich aber die Bitrate erhöht. Und ich bitte euch wirklich ums Feedback, wie hat euch die Audioqualität dieser Folge gefallen? Wenn ihr sagt, super, ja, passt, oder wenn ihr sagt, boah, bitte nicht, stell wieder zurück. Beide Kommentare herzlich willkommen. Würde mich echt um Feedback freuen, ob ich so belassen soll oder ob ich wieder auf die alten Werte zurückstellen soll. Ja, und die Folge 100 rückt ja immer näher und näher und da gebe ich euch einen kleinen Tipp. Und zwar würde es mich freuen, wenn ihr mich bis zur Folge 100, genau das Datum erfahrt in den nächsten Folgen, wann die kommen wird, bei iTunes bewerten würdet. Denn es kann sein, möglicherweise, das behaupten die Gerüchte, dass unter allen Kommentaren, die bis zum Stichtag, der noch kommen wird, die bei iTunes sein, etwas verlost wird. Möglicherweise. Ihr könnt mich aber natürlich auch, wenn ihr wollt, bei anderen Plattformen bewerten. Gewinnspiel wird aber dann bei der Folge 103 bei den iTunes-Bewertungen sein. Und nochmal kurz zur Erinnerung, wenn ihr einen Audiokommentar schicken wollt, jederzeit herzlich gerne. Einfach an feedback@gabelbissen.at. Ja, somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, ihr habt wieder einmal Spaß beim Zuhören. Ich konnte euch auch Lust auf Most und Birnenmost machen. Wie gesagt, wenn ihr dagegen seid, Birnmosthaus unbedingt anschauen und natürlich auch das bereits genannte Stift Seitenstetten. Das sind wirklich zwei Sachen, die, finde ich, sehr, sehr interessant sind. Somit wünsche ich euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen. Sagt danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.